Andacht am 11.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Unser Leben oder sein Leben? Ich teile heute etwas mit euch, das begann schon gestern und heute früh ging es weiter. Das ist eine wichtige Lektion, die du lernen musst. Die ersten Gedanken und Gefühle am Morgen nach dem Aufwachen sind sehr wichtig. Wenn es gute und wichtige Gedanken oder Gefühle sind, bleib dabei. Geh nicht in deinen Tag, ohne darüber nachgedacht zu haben. Das zeigte mir Gott als Offenbarung im Jahr 1992. Die ersten 30 Minuten deines Tages sind ein Schlüssel. Du musst über diese Gedanken meditieren. Schlechte Gedanken und Gefühle musst du zurückweisen und gar nicht anschauen. Du musst eine bewusste Entscheidung treffen. Wenn du dir deiner Gefühle und Gedanken nicht bewusst bist, wirst du deinen Gedanken oder Gefühlen erlauben, Kontrolle über dich zu gewinnen. Du denkst, was du morgens denkst, ist nicht wichtig? Oh, es ist sehr wichtig. Es programmiert dein Herz für den Tag. Dein Herz schafft deine Zukunft. Das glaube ich. Manche Leute jammern, dass sie immer nur schlechte Tage verleben. Dabei bestimmen sie selbst das am Morgen. Also, gestern wachte ich auf, wie ich es oft tue. Mein erster Gedanke war immer wieder mein Leben oder seins. Mein Leben oder seins. Ich betete darüber, ich dachte darüber nach, ich schaute nach Bibelstellen. Bei uns gibt es nur ein Wort für Leben. Das Griechische kennt 5 oder gar mehr Wörter für Leben, mit verschiedenen Bedeutungen. Eins der Wörter bedeutet das Leben, das wir durch Jesus haben. Ein anderes Wort für Leben beschreibt unser natürliches Leben. Wieder ein anderes Wort bedeutet gemeinsames Leben. Das betrifft unser Leben in Christus. Wir machen oft einen großen Fehler. Viele Menschen fügen Jesus nur zu ihrem Leben hinzu. Aber Jesus ist kein Zusatz, sondern ein Ersatz. Jesus muss der Ersatz sein. Was bedeutet das? Mein natürliches Leben, so wie ich es bisher gelebt habe, muss ersetzt werden durch das Leben, das Jesus gelebt hat. Das klingt wie ein Paradox. Ich erkläre es beim Thema Lieben. Die meisten Menschen sagen, es ist so schwer, andere zu lieben. Viele, die da Probleme haben, haben nicht gelernt, wie sie wirklich leben sollten. Sie haben Jesus zu ihrem Leben hinzugefügt und sind den ganzen Tag frustriert, weil sie aus sich heraus versuchen, andere zu lieben. So funktioniert das nicht. 1997 hatte ich eine verrückte Erfahrung mit Jesus. Ich hörte die Bibel als Kassette im Auto. Ich war unterwegs und die Stimme auf der Kassette las Galater 2. Als Vers 19 und 20 gelesen wurden, hatte ich eine verrückte Erfahrung. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Während diese Worte durch den Lautsprecher kamen, füllte Gott das ganze Auto. Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ich fuhr ganz rasch an den Straßenrand und hielt an. Die Kassette spielte weiter. Doch dieses Wort wurde immer wieder wiederholt. Das war wirklich krass. Die Worte erfüllten das ganze Auto und ich saß eine ganze Weile da wie gelähmt. Als diese Stimme im Auto war, sagte Gott: Reinhard, das ist das Geheimnis zu einem siegreichen Leben. Jeder Christ, der das ergreift und lebt, wird im Sieg leben. Etwa 10 Jahre lang dachte ich jeden Tag über diese Verse nach. Ich meditierte darüber. damit es für mich wahr wurde. Ich las jeden Kommentar, den ich finden konnte. Ich malte es sogar. Das Bild hängt in meinem Büro. Zurück zu den griechischen Wörtern für Leben. Es gibt mindestens 5, ich spreche jetzt über 2 davon. Eines bedeutet natürliches Leben, damit ist unser irdisches Leben gemeint. Ein anderes bedeutet Leben, das von Gott kommt. Das ist das Leben, das wir leben sollen. Wir sollen nämlich gar nicht im natürlichen Leben und auch nicht im natürlichen Denken. Nur weil wir im natürlichen Leben, erleben wir abwechselnd Sieg und Niederlage, Sieg und Niederlage. Denn wir haben Jesus nur zu unserem Leben hinzugefügt. Der Reinhard lebt nicht mehr das Leben, das er im Natürlichen gelebt hat. Ich lebe aber noch. Wer also lebt? Das ist das Geheimnis. Ich muss die Menschen nicht mehr lieben. Jesus liebt die Menschen durch den Reinhard. Der Reinhard muss nicht Prophet sein. Jesus spricht zu den Menschen durch den Reinhard. Wie geht das praktisch? Das klingt so schwer. Es ist leicht und schwer. Der Punkt ist, wir müssen das eigene Leben loslassen. Aber erstens haben wir alle Angst vor dem Sterben. Ich nicht, ich freue mich darauf. Doch die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod. Und zweitens sind wir alle Kontrollfreaks. Wir hassen es, wenn andere uns kontrollieren, aber wir kontrollieren selbst. Bist du bereit, deine Kontrolle abzugeben? Deine Familie loszulassen? Deine Finanzen? Deine Arbeit? Reinhard, das ist lächerlich. Wenn ich nicht aufs Geld aufpasse, bin ich kein guter Verwalter. Doch, denn ein Verwalter passt nur auf die Dinge auf. Das ist eins der schwierigsten Dinge, unser Leben anzuvertrauen. Ich nenne euch ein Beispiel. Reinhard, wenn ich für Kranke bete und sie werden nicht gesund, was dann? Du willst das Wunder kontrollieren. Schau, du möchtest Kontrolle haben und nicht sterben. Jesus wird dein Leben nur ersetzen, wenn du bereit bist zu sterben. Paulus schreibt, ich bin gekreuzigt und gestorben in Christus. Er hat die Kontrolle abgegeben. Was bleibt dann übrig? Das Leben. Welches Leben? Das Leben in diesem natürlichen Körper durch Glauben in Jesus. Er drückt sein Leben durch mich aus. Deshalb sagt Paulus, ich lebe nicht mehr. Er lebt in mir. Jesus wird sein Leben nie durch dich ausdrücken, wenn du nicht bereit bist zu sterben. Gott ist kein Kontrollfreak. Er kontrolliert weder dein Leben noch die Welt. Er bietet dir bloß den ganzen Tag sein Leben an. Hört zu. Ein liebender Vater, der seine Kinder züchtigt, wie es in Hebräer 12 steht, er diszipliniert nicht die Unreife, sondern die Sünde. Du kannst dein Leben lang gegen die Züchtigung des Vaters rebellieren. Er wird dich nicht zwingen. Er wird nie sagen, du musst. Es ist sein Angebot und du kannst wählen. Dein Leben oder Jesu Leben. Gestern, als ich aufwachte, hörte ich das. Dein Leben oder mein Leben? Ich habe in meinem Leben mit Gott gelernt, dass Gott nie fragt, um Information zu erhalten. Er weiß alles. Wenn er eine Frage stellt, möchte er dir dein Herz zeigen. Er kennt die Antwort. Als ich das verstanden hatte, machte das einen großen Unterschied für mich. Er wusste also, dass er die Antwort wusste. Deshalb begann ich, mein Leben zu durchforschen. Ich sagte, Heiliger Geist, ist da etwas, wo ich mein eigenes Leben führe, statt deins? Wo du dich nicht durch mich ausdrücken kannst? Denn man kann die Leben nicht mischen. Es gilt entweder ich oder Jesus. Entweder hat er Mitgefühl oder ich. Entweder tut er übernatürliche Werke oder du versuchst, es selbst zu bewirken. Ich war gestern früh in der IPS, als ich das hörte. Ich sagte: Herr, ich will nicht, dass die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen durch mich geschieht. Ich möchte dort nicht als Lehrer lehren. Wenn du hier nichts tun willst, schließe ich die IPS. Wenn du die Herzen nicht berührst, hat es keinen Sinn. Wir hatten gestern einen so wunderschönen Moment. Ich habe eine junge Frau angeschaut. Es war ein Moment, den ich prophetisch schon gesehen hatte. Ich sagte zu ihr: Schön, dass du da bist und uns hier dienst. Die Frau kam am Abend zu mir, sie weinte und weinte, und sie sagte: Bitte, danke mir niemals mehr dafür, dass ich da bin und etwas für dich tue. Ich bin so gesegnet und müsste dir dauernd danken. Wir Menschen wollen den ganzen Tag lang Gott dazu bewegen, dass er etwas für uns tut. Dann schauen wir auf unsere Probleme und wir tun, tun, tun. Das ist kein wirkliches Christenleben, das ist wie Religion. Johannes 12 ist ein sehr interessantes Kapitel. Ich möchte daraus heute ein Stück aus der Passion-Übersetzung vorlesen. Vers 25. Wer sein eigenes Leben festhält, findet kein wahres Leben. Wer aber sein Leben von dieser Welt trennt und mir folgt, wird wahres Leben finden. Im gewöhnlichen Bibeltext steht: Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich habe das dann in der Ursprungssprache nachgeschaut. Das erste Wort für Leben, das, was wir festhalten oder loslassen können, bedeutet natürliches Leben. Das zweite Wort für Leben meint das Leben mit Gott. Jesus sagt also: Die Menschen, die in ihrem eigenen, natürlichen Leben bleiben wollen, werden das Leben mit Gott nicht gewinnen. Es handelt sich bei den Wörtern für Leben also um zwei unterschiedliche Schlüsselwörter. Dann steht da: Die, die ihr Leben hassen. Das ist ein hartes Wort. Aber im Griechischen steht da genau dieses Wort: hassen. Wer sein irdisches Leben hasst, wird sein Leben mit Gott ewig behalten. Ich erkläre das noch. Unser natürliches Leben hat keinen Ewigkeitswert. Du wirst es am Ende deines Lebens hier zurücklassen. Johannes gibt dem Ganzen sogar noch eine weitere Bedeutung. Wenn du an deinem Leben so sehr hängst, wenn du selbst stark sein willst, wenn du selbst den Sieg einfahren möchtest, wenn alles von deiner eigenen Stärke abhängt, all das wirst du verlieren, denn du hast kein Leben Jesu in dir. Das wirst du verlieren. Wie hasse ich mein natürliches Leben? Reinhard, wenn Jesus sagt, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst, wie soll das gehen, wenn ich mich hassen soll? Du begreifst gar nichts. Du wirst im Natürlichen nicht lieben können. Du liebst nur dich. Das ist nicht liebenswert, das ist selbstsüchtig. Außerdem kannst du dich nicht lieben, wenn du nicht zuerst von Jesus geliebt wurdest. Solch ein Leben ist total falsch. Als Jesus sagte, wir sollen den Nächsten lieben, verwendete er das Wort Agape. Diese Liebe ist niemals selbstzentriert. Deshalb musst du an den Punkt kommen, wo du deine Selbstzentriertheit hast, wo du so nicht mehr leben willst. Jesus sagt, wer sein Leben hasst, wird das wahre Leben finden. Beim zweiten Wort für Leben sagt Jesus Zoe. Das ist das Leben Gottes mit den gleichen Eigenschaften und derselben Fülle wie Gottes Leben. Ich lese euch vor, was Zoe im Original bedeutet. Das ist so stark. Es bedeutet das Prinzip des Lebens im absoluten Sinn. Leben, wie Gott es hat. Leben, das der Vater in sich hat und das er dem menschgewordenen Sohn gegeben hat. Jesus hat dieses Leben auf der Erde manifestiert. Und er möchte, dass wir so leben. Wie Johannes sagt, in 1. Johannes 4,17: So wie er ist, sollen wir in dieser Welt sein. Wie geht das? Hasse dein eigenes Leben. Schaut in Galater 2. Ich bin gekreuzigt, ich lebe nicht mehr mein Leben. Paulus verstand das, er freute sich, als er schwach war. Wir lieben es, stark zu sein und die Kontrolle zu haben. Paulus sagt, ich liebe es, schwach zu sein, damit seine Kraft durch mich stark wird. Dein irdisches Leben ist natürlich und begrenzt. Der eine lebt etwas besser, der andere etwas schlechter, einer hat etwas mehr Erfolg, ein anderer etwas weniger. Du musst für dich selbst schauen, ob du mit deiner Weise, die Menschen zu lieben, Sieg zu erleben und mit Menschen umzugehen, glücklich bist. Wenn du nicht ein Zoe-Leben lebst, wirst du nie Jesus ausdrücken. Gib deine Kontrolle ab, sonst lebst du es nicht. Du darfst es nicht festhalten. Sag, Jesus, ich bin so schwach, aber du bist stark. Deine Kraft manifestiert sich durch mich. Ich muss an Epheser 10 denken, 6,10 denken. Aus diesem Vers wird auch eine Doktrin gemacht, wenn hier von geistlichem Kampf gesprochen wird. Das macht gar keinen Sinn. Seid also stark. Reinhard, wir sollen doch schwach sein. Lest genau, was da steht. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn du es nun satt hast, dieses christliche Leben zu führen, zu versuchen, ein guter Christ zu sein, was nicht funktioniert, wenn du das nicht mehr haben willst, dann kannst du sagen, Jesus, es gibt nur eine Weise, wie ich leben will, die Weise, wie Christen leben sollten. Ich bin manchmal ziemlich radikal. Es gibt Menschen, die meine Predigten oder meine Lehre übersetzen. Ich habe einigen Übersetzern schon vor großem Publikum gesagt, wenn du kommst und neben mir sitzt und denkst, du könntest übersetzen, weil du deinem Können vertraust, wenn du deiner eigenen Fähigkeit zu übersetzen vertraust, schicke ich dich weg, dann lehre ich lieber nicht. Einmal habe ich aufgehört. Ich sagte auch zu den Leuten, ich kann nicht an jeden Ort zum Predigen kommen. Ich muss mir selbst und meiner Fähigkeit zu predigen tot sein. Denn Jesus muss durch mich sprechen. Wenn ich vor den Menschen stehe, muss ich mich zu 100% verlassen auf Jesus. Hasse dein Leben. Schaut, wie verrückt das wird, wenn ihr euer eigenes Leben lebt, wenn ihr versucht, die Menschen zu lieben und ihr könnt sie nicht lieben. Jesus kann die Menschen durch euer Leben lieben. Du musst über dein Leben den Bankrott erklären. Dann wirst du Jesu Einladung hören, die da lautet, endlich habe ich dich da, wo ich dich haben wollte. Willkommen im wahren Zoe-Leben, wo ich mich durch dich ausdrücken kann. Ich ende mit den Worten, die ich die letzten Tage gehört habe. Reinhard, dein Leben oder mein Leben? Es passiert uns so leicht, dass wir in Jesu leben und dann zurückrutschen in unser natürliches Leben. Deshalb müssen wir uns immer wieder daran erinnern, entweder unser Leben oder seins. Möge ein wirklicher Hass in den Christen aufkommen gegen ihr eigenes natürliches Leben und eine Liebe zum Leben Jesu durch uns. Galater 2,20: Ich bin gekreuzigt in Christus. Ich lebe nicht, er lebt durch mich. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Im Glauben an den Sohn Gottes. Im Original ist dieses an nicht da. Es heißt also eigentlich im Glauben des Sohnes Gottes. Jesus drückt sein Leben durch dich aus. Welch ein wunderbares und friedvolles Leben ist das. Es ist das Ende von allem Stress. Ein Leben voller Fülle und Ruhe. Danke fürs Zuhören.